hat ausgedient. Seit Habgier unsere Welt entgrünt. Nun sitzen wir im Doppelamt, sind nur bis heute unbekannt. Spirituell wie rational, die Wissenschaft beim Abendmahl. Der Thron steht nun für uns bereit. Der Thron steht nun für uns bereit. Der Thron steht nun für Sie. Titanische Zweifaltigkeit. Der Thron steht nun für uns bereit. Der Thron steht nun für uns bereit. Der Thron steht nun für Sie. Titanische Zweifaltigkeit. Was leuchtet denn, dass ihr nunmehr seht? Ist eine Führungsrarität. Den Sieg wird man uns stets missgönnen. Doch wird man uns nicht hindern können. Man wird es sehen und man wird fluchen. Wird Widersprüche bei uns suchen. Doch findet man zu jeder Zeit die ewige Unfehlbarkeit. Strebe nicht nach Zweisamkeit. Wir haben sie und sind bereit, der Lehre den Krieg zu erklären. Mit Geisteskraft statt mit Gewehren. Ende die Lektion für euch. Wir sind der Gott in eurem Reich. Wagt nicht auch nur daran zu zweifeln. Unseren Glanz werdet ihr in Liebe greifen. Tatsächlichkeit, der Thron steht nur.